Das Klischee vom derangierten Chemieprofessor mit zerzausten Haaren und Schmauchspuren im Gesicht ist sicher etwas übertrieben. Tatsache aber ist, dass Ursache und Wirkung nirgends klarer als im Experiment nachgewiesen werden und Professoren der Naturwissenschaften in ihren Laboren durchaus den ein oder anderen Nebeneffekt zu spüren bekommen können. Als der Schweizer Chemieprofessor Albert Hofmann am Nachmittag des 16. April 1943 eine gewisse Ruhelosigkeit und Wahrnehmungsstörung bei sich bemerkte, vermutete er, dass nur die Substanz, mit der er vorher experimentiert hatte, dafür verantwortlich sein konnte: Lysergsäure Diethylamid. Wolfgang Maison, Professor für pharmazeutische und medizinische Chemie an der Universität Hamburg, spricht zwar nicht aus Erfahrung, weiß aber theoretisch, worum es geht. Das LSD ist bekannt für sowohl euphorische als auch dysphorische Wirkungen. Das heißt also, manche Leute fühlen sich ganz toll, sehen tolle Farben, tolle Effekte und empfinden das als bewusstseinserweiternd, was sie dort erfahren. Andere Leute dagegen haben die sogenannten Horrortrips, bekommen Angstzustände. Viele Leute überschätzen auch ihre Fähigkeiten, also LSD setzt das Angstempfinden herab. Das heißt, es gab diese Fälle, wo Leute aus dem Fenster gesprungen sind, entweder weil sie große Angstzustände hatten oder weil sie sich selbst überschätzt haben und dachten, sie könnten fliegen. Nachdem der Harvard-Professor Timothy Leary die Einnahme von LSD zur Bewusstseinserweiterung propagierte, wurde LSD gern und häufig in der Hippie-Bewegung der 1960er Jahre konsumiert. Psychedelic Rock hieß die Stilrichtung, in der die Droge musikalisch ihren Ausdruck fand. Einen großen Teil der Musik von Pink Floyd, The Grateful Dead oder auch den Beatles gäbe es ohne LSD nicht. Und ohne Mutter Natur gäbe es kein LSD, weiß Professor Wolfgang Maison. Also LSD ist ein sogenannter halbsynthetischer Naturstoff. Das heißt, das widerspricht sich schon. Die Synthese ist natürlich immer abgekoppelt im Labor von den Naturstoffen. Aber LSD ist in der Tat ein Abkömmling eines Naturstoffes, der sogenannten Lysergsäure. Daraus leitet sich auch der Name ab. Die Abkürzung LSD steht für Lysergsäure-Diethylamid. Das ist ein ganz einfaches Derivat eines Naturstoffs, eben der Lysergsäure, die im Mutterkorn vorkommt. Unter dem Namen Delsid wurde LSD ursprünglich von der Firma Sandoz, für die Albert Hofmann seinerzeit arbeitete, auf den Markt gebracht. Es wurde zur Unterstützung von Psychotherapien verwendet, bei Patienten, aber auch bei Therapeuten. Noch bis in die 1990er Jahre hatten einige Schweizer Ärzte eine Sondergenehmigung für diese Art der Anwendung von LSD. Für Professor Maison ein fragwürdiges Modell. Der gezielte Einsatz von LSD ist nahezu unmöglich, weil es eben sehr viele unterschiedliche Serotoninrezeptoren gibt und LSD auch an sehr viele unterschiedliche Rezeptoren bindet. Im Vergleich etwa zu Heroin hat LSD ein geringes Suchtpotenzial. Albert Hofmann nahm nach seiner ersten Erfahrung eine weitere Dosis, um die Wirkung zu verifizieren und erlebte den zweiten LSD-Rausch der Welt. Er fuhr mit dem Fahrrad nach Hause und auf dem Heimweg mutierte in seiner Wahrnehmung die Postbotin auf dem Fahrrad zu einer Hexe auf einem Besen. Und er hat später irgendwann mal gesagt, man müsste eigentlich zwei Leben haben, eins mit und eins ohne LSD. Weil er um die Vorteile von LSD wusste, aber auch sehr genau als Chemiker natürlich um die Nachteile und die unerwünschten Wirkungen.